Ich habe dieses Jahr keine Sekunde bereut und kann mit ruhigem Gewissen empfehlen, als Au-pair nach Australien zu gehen. Besonders denjenigen, die davon träumen, einmal etwas komplett anderes zu erleben und ein großes Stück selbstständiger zu werden. Trotz Unterstützung der Gastfamilie, der Agentur, von meinen Freunden und meiner Familie in Deutschland musste ich im Endeffekt alles mit mir allein ausmachen. Ich weiß jetzt, dass ich irgendwie alles schaffen kann, was ich erreichen will. Und Australien war nur ein Teil davon. Ich habe in diesem Jahr viel über mich selbst und für meine Zukunft gelernt.